1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 9 Minuten hier ganz intim unter uns im WDR Radio bei 1 Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Wir haben wie immer freitags und montags und dienstags eine freie Themennacht, also auch Dienstag heute, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050, kostenfrei für euch. Da lassen wir uns gar nicht lumpen. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und schreibt bitte unbedingt in die Mail eure Telefonnummer mit rein. Ich freue mich, begrüßen zu können. Meine erste Anruferin heißt Annemarie und Annemarie ist 79. Schönen guten Morgen, Annemarie. Guten Morgen. Annemarie, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht es. Und ja, aber ich habe ein WDR da, ein 22er. Du hast... Domian ist ja noch nicht da. Nee, aber wir sind hier, wir haben schon angefangen und sind ausschließlich im Radio bei 1 Live in Nordrhein-Westfalen. Ach so, läuft es. Also ich bin da ganz im Hintergrund. Ja, aber wir beide können jetzt reden und ich bin's. Ja, ja, es ist es so. Und zwar, ich schaue jahrelang schon eine Domian-Sendung an. Ja, das freut mich. Und der Domian ist am Apparat. Ja, der ist hier. Oh ja, das ist eine ganz andere Stimme als wie am Fernsehen. Ich fühle mich geehrt. So, ja, und dann ist es so, ich habe ein Problem, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht einschlafen, Jahre schon nicht. Mhm. Und es wäre so schön, vielleicht ist über deine Sendung einer oder zwei Menschen, die wo dasselbe Problem haben. Das haben bestimmt viele Leute, glaube ich. Ehrlich? Ja, ja, ich kann nicht, ich kann auch gar nicht, sagen wir, eine Tablette nehmen. Ja. Es wirkt gegen, da bin ich wach wie ein Vogel. Ja. Ich war jetzt zum Beispiel heute, da gehe ich in die Brause in der Nacht und oder ich gehe in den Garten oder ich schaffe Fernsehen oder ich lese was. Oder. Das ist auf Dauer? Ich weiß nicht. Das ist auf Dauer ja sehr belastend. Sehr belastend, ja. Und ich habe einen Mann, der Alzheimer hat. Oh je, dann ist es ja noch anstrengender für dich. Ja, da wäre es so schön, wenn ich einmal schlafen könnte. Er kriegt zur Beruhigung was, weil er nur die unruhigen Beine hat. Wie alt ist denn dein Mann, Annemarie? Bitte? Wie alt ist denn dein Mann? Ja, es ist er 80. Ich bin 79. Ja. Und wir sind 58 Jahre verheiratet. Oh ja, das ist eine lange Zeit. Und, ja. Und ich kann ihn nicht weggeben. Er kennt noch die Leute. Mhm. Annemarie, nochmal zu deinem Schlafproblem. Ja. Seit wie vielen Jahren plagt dich das? Ach, mindestens schon 10 Jahre. Ja. Auf wie viele Stunden kommst du höchstens pro Nacht? Ach, nix. Nix, ich dusel so hin. Ich krieg von dem, ich mag ja nicht sagen, ich hab von dem Neurologen, wo mein Mann behandelt. Ja. Da habe ich was gekriegt, aber das ist, wenn ich einen ganz schlechten Tag habe mit ihm, dann, wenn er abhaut oder irgendwas, dann zur Beruhigung. Dann, aber da kann ich nicht einschlafen. Kannst du nicht einschlafen? Das ist bloß zur Beruhigung. Mhm. Hast du denn diesem Arzt auch dieses Schlafproblem mal genannt? Nerven, sagt er. Das heißt, da musst du doch eigentlich ständig wie gerädert sein, den ganzen Tag. Ja, ich bin ein starker Mensch. Also, na gut, du musst machen. Das geht einfach nicht anders. Wie lange ist denn dein Mann schon erkrankt? Ja, 7 Jahre. Sieben Jahre schon? Aber das geht ja so kontinuierlich, so schön langsam runter. Aber was für eine große Belastung für dich. Ja, und jetzt ist an die Augen operiert worden. Ja. Das weiß er auch wieder nicht. Die Tropfen, nein, ich weiß schon, wie das ist. Und dann tue das wieder rausspülen und so. Aber das muss ich alles, aber wenn er schläft. Und das wäre so schön, wenn ich auch einmal schlafen kann. Ich kann auch am Tag, also, weißt wenn du, ich müde bin, Sondern mit Healing, ich kann mich hinlegen, aber ich kann nicht einschlafen. Also, da kann ich, will ich dir mal sagen, da werden wir dir auch gleich im Hintergrund versuchen zu helfen. Ich glaube, dann brauche ich gar nicht über deine Sendung. Ja, wir sind ja jetzt schon auf Sendung. So. Nur im Radio. Ach so, im Radio. Ausschließlich im Radio. Weil das wäre so schön, wenn sie, also ich habe schon sämtliche vom Hopfen bis zum sämtliche Blärmerl und alles. Anyway, ich sag dir mal, ich weiß es. Ich weiß es genau, dass es gerade auch für solche Fälle schon gute Mittel gibt, die ein guter Psychiater verschreiben kann, wo man auch schlafen kann und wirklich auch schlafen kann und etwas erholt ist. Aber dann kann ich meinen Mann nicht betreuen. Ach so, du darfst nicht zu sehr weg sein. Ich muss ja am Tag wieder wach sein. Ja, ich verstehe. Und die Psychiatrischen, ich habe einmal was gekriegt. Mhm. Und dann die psychiatrischen Sachen, ja, da bist du, da liege ich dann da, und dann sagt er jetzt, oder ich muss mich öfters am Tag hinlegen. Verstehe. Dann sagt er jetzt, dann lagst du wieder da. Sag mal, machst du das alles alleine mit deinem schwerkranken Mann? Ja. Habt ihr Kinder? Ja, eine Tochter habe ich. Kommt die denn auch mal vorbei und hilft der Mama? Ja, die kommt einmal vorbei und fragt, ob ich was brauche. Wie oft einkaufen. Kommt die denn? Kommt die einmal am Tag oder einmal die Woche? Nein. Einmal in der Woche mal. Na, das ist aber auch nicht viel. Ja, die hat eine große Familie. Ja, trotzdem, wenn die Eltern... Wohnt nicht hier. Wie weit wohnt die denn entfernt? So 15 Kilometer. Naja, ist ja nicht weit. Die hat bestimmt ein Auto. Ja. Aber es ist auch sehr schwer, erst zum Beispiel Rasenmähen oder sowas, wenn es ist. Mhm. Dann sagt er, ich brauche niemand. Naja. Raus. Wie ist denn das so? Das gehört mir und das mache ich alleine. Ja. Ich bin doch nicht krank. Ja, das ist das Schwierige bei dieser Erkrankung. Und das ist so schwer auch für die Angehörigen, damit umzugehen und zu leben. Das wissen die nicht. In dem Moment, wo die kommt, ist der ganz anders. Ja. Wie ist das denn so mit so intimen Verrichtungen? Kann er noch alleine zur Toilette gehen? Kann er sich auch alleine duschen oder baden? Ja, das muss ich aber schon jetzt... dabei sein. Dabei ein Auge drauf aber werfen. Man soll es auch noch machen lassen, solange es geht. Also, aber er ist auch noch inkontinent, dann muss ich. Ach so. Na, dann finde ich da wieder und finde ich da wieder. Annemarie, da ziehe ich. Ist er noch reinlich. Ja, aber trotzdem, da ziehe ich meinen Hut vor dir. Du bist eine 79-jährige Frau. Und hast so eine Belastung und schaffst das alles, Respekt. Das ist eine tolle Lebensleistung, die du da gerade vollbringst. Ja, es ist halt so, er kann noch ein bisschen Radl fahren, aber nicht mehr lange. Jetzt stürzt er schon immer wieder. Ja. Und so. Pass auf, also wenn uns jetzt Leute zugehört haben, die ein gutes Mittel, eine gute Idee haben, die sollen uns bitte schreiben oder an uns mailen und wir würden es dir dann weitergeben. Ja, das wäre schön. So, darüber hinaus rufen wir dich, das heißt, meine Psychologin ruft dich aber auch nochmal an, die Sabine. Vielleicht hat die auch noch einen Tipp, die hat jetzt mitgehört, vielleicht hat die auch noch eine Idee, was du machen könntest. Da wäre ich sehr, sehr dankbar. Wenn ich bloß ein paar Stunden schlafen könnte oder einschlafen. Kannst du das vorstellen? Ja, ich würde mir so... Wenn du müde bist. Ja, ich kann es mir total vorstellen. Müde. Na klar. Und du kannst nicht einschlafen. Ja. Annemarie, du legst mal bitte auf und wir melden uns jetzt gleich nochmal bei dir. Das heißt, eine Sabine ruft dich an. Ja, ich brauche da dann, ich brauche auch dein Auto kommt. Ich brauche da gar nichts über den Sender dann, übers Bild. Nö, gar nichts. Du legst einfach auf und wartest jetzt ab, bis du angerufen wirst. Ich bedanke mich, Florian. Sehr gerne, Annemarie. Ich bedanke mich. Tschüss, Annemarie. Tschüss. Die Annemarie hat mich Florian genannt. So, jetzt kommt das WDR Fernsehen. Ich sehe gerade unseren Vorspann laufen. Und dann ist jetzt auch gleich die Zeit, unsere Zuschauer zu begrüßen, die in wenigen Sekunden da sind. Ja, da seid ihr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, ihr lieben Fernsehzuschauer. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Wir haben eine freie Themennacht heute wieder, wie immer dienstags. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, wir bieten an die kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. So, und heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Es gibt viel Post und wir machen heute keine Postecke, also in einem Schlag alles vorzulesen, sondern ich verteile mal die Post so ein wenig über die Sendung und lese euch die Mails und Briefe und die Äußerungen der Zuschauer und Zuhörer so zwischendurch vor. Und es geht gleich los mit Carsten. Carsten aus Neubrandenburg schreibt: Sehr geehrter Herr Domian, Sie scheinen nicht einmal die elementaren staatsbürgerlichen Grundkenntnisse zu haben. Gestern sagten Sie doch tatsächlich, die letzte Bundestagswahl lege 5 Jahre zurück. Das finde ich skandalös. Lieber Carsten aus Neubrandenburg, ich finde das auch sehr skandalös und bitte das zu entschuldigen. Ein Staatsbürger kann sich aber auch mal versprechen. Natürlich liegt die letzte Bundestagswahl 4 Jahre zurück und der Bundestag wird alle 4 Jahre gewählt. Jetzt haben wir das auch geklärt. Und es geht gleich los mit dem ersten Anrufer, jetzt wo wir alle zusammen sind. Eigentlich ist es mein zweiter Anrufer, nämlich mit dem Dennis. Dennis, hallo? Nee, da bin ich jetzt falsch. Dennis, hier ist Dennis. Dennis, ja. 22. Hallo Dennis. Hallo Jürgen. Grüße dich. Was ist dein Thema? Hallo. Wir haben erstens schon mal am 7.2. miteinander telefoniert. So. Ich bin der Dennis, der stundenlang mit dem Linienbus durch die Gegend fährt. Ah, ja, genau. Ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Genau. Und ich rufe eigentlich heute an, weil ich diesen Busunglück heute mitgekriegt habe. Heute gab es in Nordrhein-Westfalen ein ganz schweres Busunglück. Genau. Ein ganz furchtbares Busunglück. Ein Linienbus ist aus bisher, soweit ich weiß, unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn abgekommen und ist eine Böschung heruntergestürzt ins Wasser. Und vermutlich sind 5 Menschen ums Leben gekommen. So auch der Busfahrer, soweit man das in den Nachrichten verfolgen konnte. Genau. Zu dem Thema rufst du an. Genau. Ich habe ja gesagt, dass ich stundenlang mit dem Linienbus durch die Gegend fahre. Und das ist halt gerade diese Firma, wo ich mit durch die Gegend fahre. Ach, du kommst genau aus der Gegend? Nee, ich komme nicht aus gerade vorbei, ich komme ja aus Erkrath. Nur die Firma fährt halt auch ein bisschen weiter weg. Ach so, und du kennst diese Strecke, wo heute das Busunglück ist? Nee, die Strecke leider nicht, aber den Fahrer. Du kennst den Fahrer? Ja, genau. Der ums Leben gekommen ist? Ja, leider. Wie und wo genau hast du jetzt diesen Fahrer kennengelernt? Ich habe den halt hier durch meine Gegend hier kennengelernt. Also da müssen wir nochmal sagen, du bist so ein Bus-Fan und Freak und fährst schrägerweise ganz viel Bus. Ja. Und da lernt man dann natürlich auch die Busfahrer kennen. Genau, richtig. Das ist so ein Hobby von dir. Genau. So kann man sagen. So haben wir damals, darüber haben wir uns damals unterhalten. Genau. So, und so während dieser Fahrten hast du diesen Mann auch kennengelernt. Genau. Erzähl mal etwas über den Mann, wie du ihn kennengelernt hast und wahrgenommen hast. Ja, das ist echt ein lebenswürdiger, lustiger Mensch gewesen. Der war auch sehr freundlich, der war auch gerne hilfsbereit, hat Auskünfte gegeben. Und ja, mit dem hatte man auch halt Spaß gehabt. Hm. Der Mann war, hörte ich in den Nachrichten, so Mitte 40? 45 Jahre. 45. Genau. Und ein erfahrener Busfahrer. Ja, der war auch schon, so viel ich mich erinnern kann, so ungefähr 8 Jahre war er schon da. Ja. Jetzt hast du dir wahrscheinlich auch schon viele Gedanken gemacht als Busfahrer-Fan und oh, ja. Was da heute passiert ist in Radevormwald. Was meinst du, was die Ursache war? Die Ursache, ja, das ist eine gute Frage, weil es auch einerseits ein ganz neuer Bus war. Genau, der Bus war ganz neu, ja. Relativ neu, so 1 Jahr ungefähr. Mhm. Und einen technischen Fehler kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ich vermute halt, dass es entweder ein Schlaganfall war oder ein Herzinfarkt war. Also so eine Vermutung hatte ich heute auch, als ich hier Nachrichten gesehen habe. Aha. Und man sagt, der Mann ist erfahren und der Bus ist neu. Ja. Und dann sah man so eine Animation im Fernsehen, dass der Bus in so eine Kurve halt die Böschung runtergefahren ist. Selbst wenn die Bremsen versagt hätten, hätte der Mann ja noch versuchen können, den Bus irgendwie zu lenken oder irgendwas hätte er machen können. Ja. Nur wird die Leiche obduziert. Und man wird dann natürlich herausbekommen, ob der Mann einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder was auch immer bekommen hat. Es ist nur wirklich ein sehr schweres und tragisches Unglück. Und wir wissen ja nicht, ob es vielleicht noch mehr Todesopfer gibt. So weit waren die Meldungen heute Abend. Mhm. Und meine Gedanken waren eigentlich, wenn ich in diesem Moment bei ihm gewesen wäre, dann er sich irgendwas anmerken lassen hätte, dann hätte ich vielleicht irgendwas machen können. hätte vielleicht irgendwas hätte ich ja machen können. Ich meine, ich weiß ja nicht, was genau passiert ist, aber. Ja, wenn du vorne genau bei ihm gestanden oder gesessen hättest, man weiß es ja gar nicht, wie das passiert ist. Vielleicht ist er einfach zusammengesackt und ich weiß auch nicht, wo die Menschen gesessen haben, ob die relativ vorne saßen oder weiter hinten. Das kann ich auch nicht sagen. Ich habe nur durch Fernsehen einen Bericht mitgekriegt, dass einer ganz hinten saß und der Gott sei Dank, wie sagt man das jetzt? Den überlebt hatte. Genau, also überlebt hat und kaum Verletzungen hatte. Mhm. Also, wir werden sicher in den nächsten Tagen mehr erfahren darüber. Ja. Wie ist das denn jetzt bei dir? Du bist so ein Anhänger des Busfahrens. Macht dir so ein Unglück Angst und bist jetzt ein bisschen verschreckter in Sachen Busfahren? Nö, ich bin ja auch heute nochmal, also wie ich das erfahren habe, bin ich auch mit dem Bus gefahren und Angst habe ich eigentlich nicht, echt nicht. Ich glaube, das braucht man auch nicht haben. Nee. Das ist einfach ein schrecklich einzigartiges Unglück. Ja. Und Busfahren ist in der Regel ja doch eine ganz gute Angelegenheit, vor allem hier in unseren Städten, in den Ballungszentren. Danke für deine Einschätzung und für deinen, also du sagst, das war deiner Auffassung nach ein toller Mann und ein professioneller Fahrer und du kannst es dir nur so erklären. Genau, und er war auch echt immer zuverlässig. Und habt ihr denn auch ein bisschen intensiver, auch so ein bisschen, ja, privat vielleicht nicht, aber öfter miteinander geredet? Wir haben halt nur miteinander gesprochen, wenn der mal hier in meiner Gegend auf der Linie war. Also, die ganzen Busfahrer kennen dich ja da schon, ne? Ja, also wie gesagt, fast die ganze Firma. Dennis, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Das war Dennis, 22 Jahre alt und Karin, 39 Jahre alt, schreibt mir, hallo Domian, man weiß so wenig Privates von dir. Wenn ich fragen darf, bist du verheiratet, verlobt oder verliebt? Also grundsätzlich, liebe Karin, darfst du natürlich fragen und ihr dürft auch fragen. Ich nehme mir hier ja auch raus, dass ich meine Anrufer im Prinzip alles frage. Ihr könnt dann immer noch sagen, nein, darauf will ich nicht antworten, aber ich frage euch alles. Somit könnt ihr mich sehr gerne auch alles fragen, wenn ihr mir mailt oder mir Briefe schreibt. Und das hat die Karin ja nun gemacht und sie fragt, bist du verheiratet, bist du verlobt, bist du verliebt? Darauf muss ich dreimal Nein sagen. Das ist zurzeit so. Ich bin weder verheiratet, noch verlobt, noch verliebt. So, es geht weiter mit Luise. Hallo? Die Luise hört mich nicht. Hallo? Jetzt frage ich mal meine Regie, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob unser System was falsch macht. Dann versuchen wir es mit Viola, 28. Hallo Viola. Hallo. Hallo Viola. Dich höre ich. Da bin ich ja froh, dass hier unser Computer nicht schon wieder abgeschmiert ist. Freut mich auch, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Mensch, bist du erkältet? Ja, ein kleines bisschen. Ja, ich höre es so. Klingt so ein bisschen durch die Nase gesprochen. Genau. Viola, 28. Genau. Was ist denn dein Thema, Viola? Weswegen rufst du mich an? Liebe. Bitte? Die Liebe. Wegen der Liebe? Genau. Oh, das ist natürlich ein Bombenthema. Genau. Ich bin seit 2,5 Jahren glücklich vergeben. Ja. Und jetzt seit einem halben Jahr in meinem besten Freund verliebt. Ach du lieber Gott. In seinen besten Freund. In den besten Freund von deinem Lover. Genau. Bist du verliebt? Genau. Ist der denn in dich auch verliebt? Naja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist eine heimliche Liebe. Genau. Ach, der weiß das gar nicht. Der weiß es gar nicht. Der weiß überhaupt gar nicht. Du hast ihm das noch nie irgendwie mal kundgetan. Nein. Nein, das traue ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil ich irgendwie Angst habe, dass die Freundschaft zwischen den beiden kaputt geht. Ja, klar, das ist ein heikle, dann bist du auf einem Minenfeld. Das ist mir schon klar. Genau. Sind das so die besten Freunde, so richtige, so ganz enge, absolut enge Männerfreunde? Genau, schon ganz enge. Ganz, ganz eng. Ja, schon lange, lange Freunde? Nee, das kam alles beruflich. Die sind jetzt seit 2 Jahren und ganz, ganz enge, dicke Freunde. Ach so, also es ist keine Jugendfreundschaft. Nein, es ist keine Jugendfreundschaft, das kam halt durch die Arbeit. Mhm. Seit wann, du sagst seit einem halben Jahr, merkst du es so ungefähr, dass du verliebt bist. Aber woran hast du es gemerkt, dass du dich in ihn verliebt hast? Wie gesagt, man hat sich halt dann öfters zu dritt irgendwie in der Stadt getroffen. Mhm. Und so alles, ja, dann habe ich halt ja, ab und zu dann immer, wenn er dabei war, immer so ein typische Bauchkribbel halt gemerkt. Ja, wenn, so. wenn er mal nicht dabei war, dann ging es mir halt so gesehen mies und so alles. Und wenn er dann beim nächsten Treffen dabei war, dann war halt wieder alles in Ordnung. Da war ich jetzt wieder wie so auf dieser großen Wolke halt. Ja. Oder auf Wolke 7. Gefällt er dir auch gut, äußerlich? Ja. Ist ein schicker, schöner, attraktiver Typ. Ja. Ja? Ja. Ist dein Freund auch ein schicker, schöner, attraktiver Typ? Ja, deshalb. Sie ähnelt sich beide sehr. Sie ähneln sich sogar sehr. Ja, was dein Geliebter, ich nehme mal so, sonst kommen wir da durcheinander mit den Namen, was dein Geliebter nicht hat? Naja, vielleicht ein kleines bisschen mehr Lebenserfahrung. Sind die vom Alter her auseinander? Ja, genau, 3 Jahre. Mein Freund ist halt recht jung, der ist 22. Ja. Und alles, und der andere ist halt 25. Ach so, gut, naja, dann machen 3 Jahre schon eine ganze Menge aus. Ja. Wie würdest du denn die Beziehung zu deinem Freund beschreiben? Ist das rundherum Glück? Ja. Rundherum Glück? Ja, also würde ich sehe es schon so. Rundherum gesagt, große Liebe? Ja. Wie gesagt, weil es gab auch noch eine Zeit, stopp mal. War halt, ja? Ja, stopp mal. Ich habe das jetzt extra so ausführlich gesagt. Rundherum Glück, rundherum große Liebe und du sagst ja. Dann verstehe ich nicht, wie man sich in jemand anderen verknallen kann. Meine These ist, wenn man richtig glücklich ist, wenn man richtig verknallt ist oder liebt, jemanden liebt, dann verknallt man sich nicht in jemand anderen. Ja, deshalb ist es ja für mich auch irgendwie, ich sag mal, unverständlich, weil ich meinen Freund halt längere Zeit mal nicht sehe, vermisse ich ihn total. Die telefonieren jeden Tag täglich, auch längere Zeit. Die beiden Jungs? Ja, die beiden Jungs halt, ne? Mhm. Und alles, die sehen sich halt auch täglich. Mhm. Naja, ich sehe halt meinen Freund, ja, nicht täglich, aber ab und zu halt dreimal die Woche. Mhm. Telefonieren halt auch täglich. Mhm. Und alles, ja. Und mit seinem besten Freund halt, mit dem anderen, da telefoniere ich maximal einmal die Woche und sehen tue ich ihn. Naja, einmal im Monat. Okay. Also wir waren jetzt bei der Frage, ob du groß verliebt bist. Also du sagst immer noch, dass du groß verliebt bist, aber es gibt eine Kritik an deinem Freund, nämlich der ist dir zu jung und der andere ist etwas lebenserfahrener. Sagst du? Das ist der Unterschied, wenn du ihn mir nennen solltest. Ja? Ja, so würde ich das jetzt. Hast du denn in irgendeiner Weise einen Eindruck, ob der Freund deines Freundes auch Interesse an dir hat? Naja, er sucht schon irgendwie die Nähe, würde ich mal, so sehe ich das. Er sucht die Nähe? Ja, er sucht die Nähe. Wie sucht er die Nähe? Ja, wenn wir halt weggehen, dann, naja, sonst ist er mal neben meinem Freund gegangen, jetzt geht er schon mal neben mir, er berührt mich ab und zu. Kann alles Zufall sein, das ist so eine Vertrautheit, wenn man sich gut kennt, dann berührt man sich ja schon mal. Genau. Wie sehr beschäftigt dich das? Ja. Wie sehr beschäftigt dich das? Ja, im Moment sehr. Sehr. Weil ich halt, ja. Und du hast den Eindruck, es wird immer doller? Ja, irgendwie schon. Also, ich finde, dass man in so einem Fall, muss man auf den Prüfstand stellen, erstmal, was man hat, seine eigene Liebe. Wie sieht man diese Liebe? Deswegen fragte ich dich gerade, ist es rundherum Glück? Ist es rundherum tiefe Liebe? Wie sieht man die? Wie wichtig ist einem diese Liebe? Ich finde, diese Fragen muss man für sich beantworten. Mhm. Wenn man diese Fragen mit einem eindeutigen Ja und positiv beantworten kann, finde ich, dass man so andere Sachen auch ja zur Seite schieben kann. Man kann sich in eine Verliebtheit auch hineinsteigern und man kann sie aber auch so ein bisschen aus einem selbst ein bisschen herauspicken. pitchen, dass es nur eine Schwärmerei bleibt. Ja, da hast du wohl recht. So. Anders allerdings, wenn das ernster, wenn das andere sehr viel ernster wird und du wirklich Bedenken hast, was deine Liebe betrifft, dann musst du volles Risiko fahren. Dann geht es wirklich um Substanzielles und um Liebe. Dann läufst du natürlich Gefahr, dass alles auseinanderbricht. Es kann sein, dass die beiden Männer sich nicht mehr verstehen. Es kann sein, dass dieser Mann dich auch abweist und es seinem Freund sagt. Und dann ist dein Freund natürlich, steht er da und ist fassungslos wahrscheinlich. Also du musst sehr gut bedenken, was du jetzt tust. Ist dir dein Freund wirklich so viel wert, wie du sagst? Liebst du ihn wirklich? Ja, so. Ruhig. Dann schminkt dir das ab mit dem anderen. Dann find den nett und da kann man ja so ein bisschen schwärmen, aber dann ist es auch gut. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das stimmt wohl. Ich weiß nicht, das ist so schwer zu sagen, weil ich kann ja nicht in dich reingucken. Aber manchmal, es gibt so Phänomene, dass man sich auch in sowas hineinschraubt. Und dann meint man irgendwie nach einer gewissen Zeit, ja, ich bin da auch verliebt und man ist gar nicht wirklich verliebt. Das musst du für dich genau scharf analysieren. Da musst du scharf auf dich drauf gucken. Das kannst nur du entscheiden. Nur du, kein Mensch sonst. Mhm. Und verhalte dich wirklich aufrichtig. Noch ist ja gar nichts passiert. Du bist ja noch in einer Phase, wo alles noch im grünen Bereich ist. Ja, das stimmt. Ne? Das ist ja sehr gut. Da ist noch nichts Heimliches gelaufen, keine Knutscherei, keine Fummelei, gar nichts. Gar nichts. Das heißt, du kannst jetzt bist du noch Frau deines Lebens, Herr deines Lebens. Du kannst jetzt noch alles führen und leiten. Okay. Mach dir scharfe Gedanken und handle richtig, dass es für dich gut ist und dass es für dich wirklich stimmt. Ja, das stimmt. Ja, liebe Viola, alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Ciao, tschüss. Tschüss. So, die nächste Post. Mikado mailt. Hi Domian. Eine Frage zu deiner Internetpräsenz. Was steckt eigentlich hinter nachtlager.de? Ist das deine offizielle Seite im Netz? Nein, das ist nicht meine offizielle Seite im Netz. Ich habe gar keine offizielle Seite im Netz. Aber das ist die Top-Fan-Seite von uns hier, von Domian. Und ich kann sie euch allen nur sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. www.nachtlager.de www.nachtlager.de. Hier ist Lars. Lars ist 25. Hallo Lars. Hallo. Lars, schönen guten Morgen. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment ist ja wieder September und wir wissen ja alle, was in den USA los war. Ja, und ich habe dann vom 14. September selber erfahren. Ich wollte meine Verlobte in den USA besuchen mit 90-Tage-Visum. Und bin dann am Flughafen festgehalten worden und habe denen gesagt, ich möchte einreisen für 90 Tage, möchte meine Verlobte heiraten, dann zurück und dann ein K3-Visum, also ein Ehemann-Visum sozusagen einreichen, dass ich dann komplett rüber kann mit Arbeiten, mit Sozialversicherungsnummer. Wir sprechen von diesem Jahr. Ja, von diesem Jahr. Deine Verlobte ist Amerikanerin. Das ist Amerikanerin, genau. Die hört übrigens auch gerade zu. Ah, schöne Grüße. Ja, da haben die mich halt auf dem Flughafen eben festgehalten und auseinandergenommen wie nichts weiter, weil sie gedacht haben, ich bin illegaler Einwanderer. Aha. Was haben die gemacht? Beschreib mal. Die haben mich erstmal rausgezogen, haben meine Klamotten... Was heißt ausgezogen? Nackig? Komplett? Nee, rausgezogen. Rausgezogen, achso. Haben dann erstmal meine Klamotten durchgewühlt, haben mir zu jedem Teil eine Frage gestellt, was ich für Medikamente nehme, für wen die Klamotten sind, für wen die Kleider sind. Also mein ganzes Privatleben quasi komplett rausgeholt aus dem Koffer. Das hat mich total geschockt, ehrlich gesagt. Und dann? Und dann hat der Herr Beamte mich nach dieser elendlangen Prozedur mit in einen Raum genommen. Dann musste ich verschiedene Fotos in verschiedenen Posen von der Kamera machen. Also wie ein Verbrecher? Wie ein Verbrecher, genau. Ja. Und danach kamen dann Fingerabdrücke, 5-mal abnehmen und so. Und in der Zeit hat die dann halt draußen gewartet, war auch völlig aufgelöst. Ich bin selber im Moment auch noch fertig, wenn ich da jetzt so drüber spreche, ehrlich gesagt. Wo bist du jetzt im Moment? Ich bin zu Hause bei meinen Eltern. Achso, du bist nicht in Amerika? Nee, ich bin wieder zu Hause. Ja. Und in der Zwischenzeit habe ich zu ihm halt gesagt, wenn Sie mir nicht glauben, gehen Sie raus, die wartet draußen, fragen Sie sie. Das hat er auch gemacht, das hat ein paar Stunden gedauert. Und dann haben sie meine Verlobte genauso auseinandergenommen. Und dann musste die sich mit ihren 35 Jahren richtig Verschimpfungen anhören lassen, was sie denn für eine... Also im Grunde genommen haben sie ein bisschen schlampig hingestellt. Wir Schlampe und weiß der Geil nicht noch was alles. Warum Beschimpfung? Ja, weil, also bei denen in der Familie bin ich mit integriert, ist ja klar, weil wenn ich sie heirate und so. Mhm. Naja, und dann, sie ist halt Pferdetrainerin und sie... Was ist sie? Pferdetrainerin? Pferdetrainerin, ja. Genau. Mhm. Und sie hat gesagt, also ich hatte eine Kreditkarte mit dabei gehabt und sie wollte meine Eltern halt entlasten und so ein bisschen finanziell mir entgegenkommen. Ja. Und wir mal Hälfte-Hälfte machen mit allem. Der eine zahlt mal Sprit, der andere zahlt mal Sprit. Man weiß nicht alles. Ne? Okay, aber warum sagen die Beamten, sie ist eine Schlampe? Ja, weil er sich erstens nicht vorstellen konnte mit dem 10 Jahre Altersunterschied, dass das funktioniert. Das finde ich totaler Blödsinn. Ach so. Und dann war es halt noch so, dass er ihr einfach nicht geglaubt hat, dass sie für mich bezahlt. Das wäre krass. Und die hat wirklich sich abschätzig über deine Freundin geäußert. Genau. Deine Freundin, die Amerikanerin ist? Genau, genau. Und die stand dabei? Die stand, also wir sind separat voneinander befragt worden. Mhm. Das Ganze, bevor wir uns gesehen haben, also wir konnten überhaupt keine Absprache machen, gar nicht. Und wie gesagt... Wie lange hat denn diese ganze Prozedur gedauert? Ja, knapp 6 Stunden. 6 Stunden? Ja. Oh, das ist natürlich hart. Und dann haben die mir zwei Optionen gegeben. Die eine Option wäre gewesen, dass ich in Bau gewandert wäre über Nacht. Für nix und wieder nix. Hm. Und die andere Option wäre gewesen, dass ich eben mit zu ihr nach Hause komme. Ja. In die Wohnung, dürfte dann eine Nacht übernachten, durfte meine Koffer mitnehmen. Und dann haben die mich nach Hause geschickt am nächsten Tag, Domian. Was? Und dann haben die dich nach Hause geschickt? Ja, mich am nächsten Tag direkt wieder... Nach Deutschland? Nach Deutschland, nach Hause. Warum? Da müssen Sie einen begründeten Verdacht oder einen... Der begründete Verdacht war eben, dass ich ein illegaler Einwanderer bin. Aber das stimmt ja gar nicht, weil ich hatte ja die Rückflugkarte schon dabei. Also völliger Schwachsinn. Und die Rückflugkarte konnte Sie auch nicht überzeugen? Nee, gar nicht. In keinster Weise. Die wussten, dass du deine Verlobte heiraten würdest wollen. Ja. Das ist... Und das war da waren die misstrauisch, oder wie? Da waren die misstrauisch. Mhm. Und dann habe ich zu dem Herrn gesagt, ich sage, was wollt ihr eigentlich? Das sind doch eure eigenen Regeln. Ihr habt doch ganz klar gesagt, ihr könnt für 90 Tage einreisen, heiraten, K3. Mhm. Und das ist doch alles kein Quark. Das ist doch Quark mit Soße alles im Grunde. Ich finde, das ist ein politischer Skandal. Ja, also ich weiß die gesetzlichen Gegebenheiten nicht. Wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, ist es wirklich ein Skandal. Mhm. Das heißt, du warst gar nicht zu Hause bei der Familie deiner Verlobten, sondern du bist quasi vom Flughafen dann am nächsten Tag wieder weggeflogen? Ja, genau. Und bist jetzt in Deutschland? Ich bin wieder in Deutschland. Und hast nicht geheiratet und das Ganze ist erstmal verschoben? Das Ganze ist erstmal verschoben. Und der Hammer an der Geschichte war... Wie lange bist du mit der Frau schon zusammen? 2 Jahre schon. 2 Jahre. Der Hammer an der Geschichte war, man hat uns auf dem Flughafen, ich muss ein bisschen leiser reden, meine Eltern, denn der Hammer war an der Geschichte war, die haben uns ganz klar versprochen, die zahlen den Rückflug. Hm. Und ich habe heute bei der Lufthansa angerufen und wollte mal wegen Entschädigung fragen, weil das ist ja ein außergewöhnlicher Fall. Ja. Und da hat man mir erzählt, dass man in den USA das Ticket vom 11., also vom Rückflug vom 11. Dezember, umgebucht hat auf den nächsten Tag. Das heißt, die haben nicht einmal die Kosten erstattet. Das heißt, ich habe 550 Euro, auf denen ich sitzen geblieben bin. So, ich finde, da muss ein Jurist dran, ne? Ja, weiß ich. Also ich habe da natürlich gar keine Ahnung, was du da für Rechte hast oder ob man sich da an die Botschaft in Deutschland wendet oder was man da konkret macht. Vielleicht hat der eine oder andere versierte Zuhörer oder Zuschauer von uns eine Idee, der möge uns bitte mailen, das würden wir an dich weiterreichen. Ja, pass mal auf, und ich wollte das mal eben dabei sagen. Und in diesem, das ist so ein kleiner Raum, also die Passkontrolle drin. Hm. Da müssen die Leute meinen, da haben Leute gesessen, die sind in die Kontrolle geraten, obwohl die eine Green Card hatten. Also ich habe schon einiges gehört, dass es natürlich sehr, sehr, sehr viel strenger ist, als es früher war, in die USA einzureichen. Also, und das ist ja auch okay so. Man kann ja auch verstehen, dass die Sicherheitsvorkehrungen streng sind. Da hat ja auch niemand etwas einzuwenden. In der Regel, aber ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen, die aus den USA zurückgekommen ist, sagte sie auch, das geht relativ flott. Ja, man muss ein paar Sachen machen und man muss alberne Fragen beantworten oder auch nicht alberne Fragen beantworten, aber dann geht's auch. Ja, also mach dich richtig rundherum schlau. Aber was ist denn jetzt dein Plan überhaupt so von deiner Seite aus, wie du weiter vorgehst? Wir haben jetzt gesagt, wir können ohne einander nicht leben. Ich bin total emotional aufgewühlt. Es tut mir leid. Ich lebe jeden Tag weil ich liebe diese Frau über alles. Wir haben uns vom ersten Mal gesehen, wir wussten, wir sind füreinander bestimmt. Wir fühlen uns auch jeden Tag gegenseitig. Ja, aber die Frage war jetzt, wie soll es weitergehen? Entschuldigung. Ja, es ist halt so, dass wir gesagt haben, im November hole ich sie jetzt rüber. Dann heiraten wir hier, das ist wesentlich einfacher. Du holst sie rüber, das heißt nicht du holst sie rüber, sondern sie kommt ja her. Genau. Sie kommt ja her, dann heiratet ihr hier. Dann geht sie wieder rüber und dann beantragen wir das K3-Visum, sodass ich danach hier wieder rüber kann. Das geht dann auch? Das geht auf jeden Fall, ja. Mann, das ist ja eine Geschichte. Das macht einen ja gerade nicht macht keine Lust auf USA, wenn man das so hört. Nee, und ich wollte es halt mal eben so sagen. Ja, ist gut, wenn man sowas immer wieder hört, aber so einen krassen Fall habe ich lange nicht gehört. Bin mal gespannt, was unsere Zuschauer und Zuhörer mailen, wie man dir vielleicht unter die Arme greifen kann, dass du dann auch zum Recht kommst und dass ihr beiden Hübschen dann sehr bald heiraten könnt. Wie heißt denn deine Süße? Die heißt Rebecca. Rebecca, und die Rebecca hört oder sieht uns jetzt? Die hat uns über Internetradio an. Und wo lebt Rebecca? Die lebt in Hickory, in der Nähe von Hickory. Das ist, wo ist das? Ich glaub, nordöstlich, meine ich. Nordöstlich von Hickory? Ja, das ist oben, was ist da oben noch? Charlotte und Atlanta ist oben irgendwo da auch noch. Gut, Atlanta sagt mir natürlich auch was. Und Georgia ist da auch, also. Liebe Rebecca, schöne Grüße in die Vereinigten Staaten. Trotz allem ist es natürlich ein tolles Land, in dem du lebst, und aber das ist natürlich völlig schief gelaufen jetzt. Das ist total von Art. Völlig schief gelaufen. Lieber Lars, ich hoffe, dass ihr zu eurem Recht kommt und ihr dass ihr glücklich werdet, ihr beiden. Und wie gesagt, wenn sich uns jemand meldet, wir reichen es an dich weiter. Ich würde mich bedanken. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. 1:36 haben wir und hier ist Post von Kim. Kim schreibt mir: Hi Domian, ich bin Punkerin und Feministin. Im Großen und Ganzen finde ich dich und deine Show gut, gucke sie auch oft. Was ich allerdings nicht gut finde, ist, dass du Frauen immer ziemlich heftig angehst, die es blöd finden, wenn ihre Männer Pornos gucken. Du sagst dann immer zu den Frauen, sie sollten sich nicht so anstellen und ihren Typen die Freiheit lassen. Ich finde Pornos frauenverachtend. Und ich sage dir, wenn sich mein Freund so einen Schund reinziehen sollte, dann wäre es aus. Liebe Kim, wie wär's denn mal mit einem Porno von Frauen für Frauen? Gibt's ja auch mittlerweile. Vielleicht wäre das ja was. Hier ist Ursula. Ursula ist 65. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Ursula, was ist dein Thema? Weswegen rufst du mich an? Ja, ich gucke die Sendung jede Nacht an. Also ich versuche alles Mögliche wach zu bleiben und ihre Sendung anzuschauen. Du kannst mich ruhig duzen, ich tut's sicher auch. Ah ja, gut, das ist super. Dann geht das einfacher mit dem Reden. Ja, das ist gut. Sehr. Ja. Also ich bin 65 Jahre, ich habe mit 45 Jahren meinen Mann verloren. Wir waren sehr glücklich gewesen an Bauchspeichel-Leberkrebs. Und ich komme aus Ostdeutschland. Und zur damaligen Zeit ist es so gewesen, er wurde eingeliefert, er ist dann auch nach Hannover in Medizinhochschule gekommen, eine Einladung bekommen und haben es auch noch operiert. Und zu unserer Zeit war das verboten, dass also er selbst erfahren musste, dass er nur noch ein Jahr leben darf. Und ich habe über 2,5 bis 3 Jahre habe ich alles für mich behalten müssen. Ich bin sehr krank geworden. Ich habe zur damaligen Zeit nach der Wende in der Krankenkasse gearbeitet, aber auch gar. Und ich, wie gesagt, psychosomatische Störungen und alles. Ich war auch zur Kur gewesen danach. Also ich halte es mal fest, du hast diese schlimme Nachricht, dass er sterben wird, für dich behalten. Musste ich. Ja, wurde mir strengstens verboten. Von dem Arzt? Vom Arzt. So war das in der DDR? In Chemnitz. Das ist ja auch ein Ding, ne? Ja, und da bin ich auch krank geworden. Natürlich. Ja, und danach war ich jahrelang dann alleine. Und dann durch einen Zufall, muss ich sagen, eine Freundin, die hat uns verkuppelt mit einem aus Bremen. Und ich bin mit denen jetzt fast 10 Jahre zusammen. Wir verstehen uns sehr gut. Ja. Und bin auch so glücklich, ich bin im Sommer bei ihm, ich bin jetzt in Bremen. Und im Winter ist er bei mir. Na prima, eine gute Aufteilung. Ja, ja. Sehr gut. So, und nun ist er seit 3 Wochen krank, das heißt das erste Mal überhaupt krank. Und ich habe immer die Symptome, kannte ich von meinem Mann. Und ich habe gesagt, geh zum Arzt, das haut nicht hin und das und jenes, du hast 7 Kilo abgenommen, das geht nicht. Ja. Und er ist auch dann, wir sind dann vor einer Woche im Krankenhaus 5 Stunden gewartet, mit Blutuntersuchung gemacht. Ja. Und da wurde mir gesagt, dass alles in Ordnung wäre, obwohl er Schmerzen hatte wie hoch drei. Ja. Dann hat es mich auch gewundert, dass er keine Schmerzmittel gekriegt hat. Ja. Da sollten wir eigentlich in die Apotheke gehen, uns was geben lassen. Das haben wir auch gemacht. Die schlagen überhaupt nicht an. Die Schmerzen blieben. Hm. Und danach ist er dann zum Urologen gegangen. Dann wurde Ultraschall gemacht. Dann wurde nochmal Untersuchung gemacht. Wegen Prostata oder was. Muss ja irgendwo kommen. Hm. Auch nichts. Wo hat er denn diese Schmerzen? Im Bauch. Im Bauch. Oberhalb. Hier so, wo der Nabel ist, oberhalb. Ja, ja. Dann geht das, zieht das bis hinten hin. So, und die sagen, da ist nichts zu finden, wir wissen nichts. Es ist genau. Alles, es geht aber weiter. Ja. So, nun ist er heute früh, weil er es wirklich nicht mehr aushielte, wieder zur Hausärztin. Heute mal. Mhm. Und die hatten gleich ins Krankenhaus und da ist er in die Röhre gekommen. Mhm. Und da haben sie ihm die Scheibchenweise sozusagen, ich weiß nicht, wie das gleich heißt. Ja, das ist die beste Methode, eine Diagnose herauszukriegen. Ja, und da haben sie festgestellt, jetzt kommt es. Nun kommt er nach Hause und sagt, ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Genau das, was du damals schon... Was ich durchgemacht habe. Und nun habe ich solche Angst. Ich habe Angst, dass ich wieder da reinfalle. Mhm. In diese Psyche. Mhm. Ja. Nur, diesmal ja besteht ja, ist es ja schon mal gut, dass er es weiß. Er hat es dir ja sogar gesagt. Ja. Und ihr könnt gemeinschaftlich jetzt drüber sprechen. Damals wäre die Situation ganz schlimm für dich, weil du diese grauenhafte Gewissheit alleine für dich tragen musstest und schauspielern musstest. Aber wie, ne? Ich habe ja zwei Kinder und die Kinder haben mich auch gefragt, was ist los und das. Ich konnte dir nicht sagen. Mhm. Denn das wurde ja gleich rausgepresst und dann hätte ich vielleicht Ärger bekommen. Ja, ja. Und dann, als er dann in Hannover kam, ich muss Luft holen, da haben die den Professor Dralle, ich muss ihn heute noch danken, dass er ihn dann aufgenommen hat, das war ein Weihnachtsgeschenk, dass wir vom Osten nach Hannover durften. Ja, ja, ja. Und dann ist er nach Hannover und ist dann nach einer, also sagen wir 5 Tage später, Untersuchung, wie das alles so ist, ist er schon operiert worden. Und also, dann, ich bin jede Woche, bis Mai, jede Woche freitags bis Sonntag ins Krankenhaus nach Hannover gefahren. Ursa, lass uns mal über jetzt reden. Das andere liegt ja schon sehr lange zurück. Ja, jetzt ist gerade die Diagnose gesagt worden, dass dein Lebensgefährte Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Ja. Die gleiche Krebsart wie dein verstorbener Mann damals vor vielen Jahren. Ja. Und du weißt, was das bedeutet, was das für eine schwere Erkrankung ist. Ja. Hat man denn deinen Freund schon etwas näher aufgeklärt und beraten, wie weit es fortgeschritten ist, was man tun kann? Heute ist die Medizin ja weiter, als sie damals war, wie die Situation eben ist. Die Situation ist so, dass ihm nur gesagt wird, dass er mal Metastasen hat, 3 oder 4, und dass er morgen ins Krankenhaus muss. Mhm. Das dann wurde abends, heute Abend, nochmal von der Hausärztin angerufen, dass es umgemogelt wird, dass er nicht operiert wird erst, sondern Chemo gemacht wird. Mhm. Und nach der Chemo kommt die Operation. Mhm. Und nach dieser Operation wird dann Naturheilmittel genommen. Ah, verstehe. Ich verstehe. Haben sie schon ihm mitgeteilt. Also selbst wenn jetzt die ganzen Erinnerungen von früher so schlimm sind, was ja jeder verstehen kann, was du gerade erzählt hast, dass das Gute, in Anführungszeichen, jetzt ist, dass ihr offen miteinander sprechen könnt. Ich sag's nochmal, das hat einen großen Wert, dass ihr gemeinsam über eure Ängste, über die Planung, über alles miteinander jetzt beraten könnt. Das ist sehr wichtig. Habt ihr denn gute Freunde oder ein Kind, was relativ nah bei euch wohnt? Nein, ich bin ja in Bremen. Du bist ja in Bremen, genau. Ich wohne aber in Chemnitz. Hast du gerade gesagt, genau. Gibt es nahe Verwandten, die sich kümmern können, auch ein bisschen? Hier nein. Nein. Hier nein. Das heißt, du bleibst jetzt erstmal in Bremen. Ja, ich darf, aber ich kann nur bis 25. Oktober bleiben. Weil ich, jetzt kommt es, ich habe durch die ganze Geschichte, was ich Ihnen vorher erzählt habe, mein Mann, war ich vorher so krank geworden, ich hatte Nierenversagen gehabt, ich habe einen Helicobacter, das heißt, der nicht getötet werden kann, weil ich Medikamentenallergiker bin. Mhm. Und nur habe ich vor 2 Jahren Zucker bekommen, aber ich habe nur eine Tablette, nur eine Glucobay 50 Tablette. Ja. Und wegen dieser Erkrankung musst du zurück? Ich muss alle Vierteljahre untersucht werden. Ach so, verstehe. Wegen dem Medikamentenallergiker. Verstehe. Weil ich ja mit den Nieren, die sind ja nicht mehr vollständig. Aber dann kannst du ja danach dann relativ schnell wieder zurück nach Bremen fahren. Geht schlecht, weil dann Weil wenn Sie jetzt im DMP drinne sind, in so einer Organisation, bin ich immer in alle Vierteljahre muss ich zum Herzdoktor, dann muss ich... Ah, ich verstehe. Also, na gut, da musst du jetzt irgendeine Regelung finden, dass du natürlich so gut wie möglich nah an deinem Partner sein kannst. Das werde ich versuchen. Ja. Also, was diesen Schock anbelangt, kann ich völlig verstehen, was du gerade mitmachst oder was ihr mitmacht. Vor allen Dingen du mitmachst, weil du es schon mal erlebt hast. Das ist natürlich wirklich ganz schlimm. Ich kann dir nur sagen, aber ich habe da auch gar keine Bedenken, dass du natürlich an seiner Seite bist, dass du zu ihm stehst und wir alle die Daumen drücken, dass er es schafft und dass er es überrundet, diese schwere Erkrankung. Er ist nicht so ein Typ. Er kommt jetzt erstmal raus aus sich. Hat er nie gemacht. Also, es war schwer gewesen daran irgendwie, weil jetzt kommt das, er hat seine Frau vor 10 Jahren auch verloren, die ist aus dem Fenster gefallen. Die haben gerade eine Eigentumswohnung bekommen. Die ist aus dem Fenster gefallen? Gefallen. Beim Fensterputzen? Nein, die haben gerade, also sie hat oben eine Messung gemacht für Gardinenstangen. Mhm. Ach du lieber Gott. Und da war da sollte eigentlich ein Balkon sein und das war abends. Und er hat das Übergewicht gekriegt und ist rausgefallen. Gott, wie tragisch. Wie viele Stockwerke? Zweiten Stock. Zweiten Stock? Ja. Und ist verstorben daran? Gleich, Klitschmatsch und alles. Und da war er war sehr glücklich verheiratet, genau wie ich glücklich verheiratet war. Das heißt, dieser Schock sitzt auch noch tief in ihm. Und, ganz genau. Und ich habe... Pass auf, Rosa, wir machen mal Folgendes. Um vielleicht auch ein bisschen mit der Situation klarzukommen, werden wir dich jetzt nochmal anrufen. Dann haben wir im Hintergrund ein bisschen mehr Zeit für dich. Ja, danke. Das heißt, Sabine ruft dich an. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen deinem Freund alles Gute und bitte bestell ihm schöne Grüße von mir. Mach ich. Der guckt manchmal hier rein und der sagt, du bist ja immer noch auf. Und wie gesagt, ich erkämpfe mir das, dass ich sie angucken kann. Ach. Und ich bin so glücklich drüber, dass ich das sehen kann. Ich nehme mir das sogar manchmal auf. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, liebe Ursula, also schöne Grüße an deinen Freund und alles Gute. Und wir melden uns jetzt gleich nochmal bei dir. Ich danke Ihnen. Tschüss. Danke. Tschüss. Jetzt hat die Ursula doch immer wieder sie zu mir gesagt. Das wollen wir gar nicht einreißen lassen hier. Ne? Hier wird geduzt, rigoros. Ob 11 oder 91, ob Domian oder Anrufer, hier wird geduzt. So, jetzt will ich euch sagen, was wir morgen machen. Morgen haben wir ein Thema, unser Thema für diese Woche. Und das Thema heißt Gänsehaut. Und ich frage euch, was hat bei euch in eurem Leben bisher die größte Gänsehaut ausgelöst? War das vielleicht ein Spuk? Eine große Angst oder eine sexuelle Erfahrung, eine sehr ungewöhnliche sexuelle Erfahrung oder vielleicht auch ein ganz spektakuläres, freudiges Ereignis, also Gänsehaut. Was hat die größte Gänsehaut bei euch bisher in eurem Leben ausgelöst? Mailt uns domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, die bekannte Nummer 0800 220 50 50 oder natürlich auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Jetzt gibt es den zweiten Versuch mit unserer Luise von vorhin. Hallo Luise. Ja, Luise. Hallo. Ah, da ist sie. Guten Abend. Vorhin warst du weg. Du warst irgendwie verschwunden. Ja, das Handy, das spinnt manchmal ein bisschen. Ich kann es leider anders im Augenblick nicht einrichten, als vom Handy anzuhören. Aber jetzt geht es gut. Heißt du Luise oder Luise? Luise. Ganz altmodisch. Ganz Luise. Ja. Luise, das ist doch ein schöner alter Name. 59 ja, Jahre bist du alt. Was ist dein Thema? Die Liebe. Auch die Liebe? Ja, die Liebe, eines der Hauptthemen auf dieser Welt. Wie war das nochmal? Gott, Unsterblichkeit und wie war das andere? Freiheit. Aber die Liebe ist, glaube ich, noch Ja, noch sie treibt uns immer um. Ja, klar. Ja, das kann man sagen. Was ist denn bei dir los? Bei mir ist los, dass ich seit mehreren Jahren mit einem verheirateten Mann ein Verhältnis habe. Hm, wie viele Jahre? 3,5 Jahre. Ja. Etwas mehr als 3,5 Jahre. Ja. Und von Anfang an war eigentlich klar, dass der Mann seine Frau niemals verlassen wird. Das hat er mir auch sofort gesagt. Hm. Und ich wollte eigentlich gar kein Verhältnis. Ich war aber zu schwach, seinem Werben zu widerstehen. Hm. Und bin dann also darauf eingegangen und dann gestaltete sich das aber von Anfang an sehr kompliziert, weil ich direkt mit seiner Frau Kontakt haben sollte. Er wollte mich also ständig mit zu seiner Frau nehmen und irgendwann bin ich dann auch mal schwach geworden. Dann habe ich mich quasi ihr vorstellen lassen. Als was? Na, als Geliebte, als Freundin. Ach so, ganz offen. Ja, ganz offen. Also nicht, ist eine Arbeitskollegin von mir oder irgend sowas? Nein. Er sagt, er wollte, dass du mit zu seiner Frau gehst und er sagte, liebe Ehefrau, die Luise ist meine Geliebte. Also direkt hat er das nicht gesagt, aber indirekt schon, ja. Und das hat dann auch stattgefunden? Ja, leider. Ich bin, schäme mich auch dafür, dass ich das getan habe, aber ich weiß auch nicht wieso. Am Anfang war es so, das war eine Explosion von Eros, was wir da erlebt haben, von Erotik. Mhm. Und habe ich das gemacht. Ich hatte ja auch von Anfang an unheimliches Liebeskummer. Das war also von Anfang an ganz turbulent. Nur mal eben für mich zur zeitlichen Einordnung, diese Vorstellung, wie lange hattet ihr schon eure heimliche Affäre, als du mit zur Ehefrau gegangen bist? Oh, vielleicht 1,5 Monate. Ach so, ganz am Anfang. Ja, wie hat denn diese Ehefrau darauf reagiert? Ach, zuerst sehr trocken. Und dann hat sie mir sofort das Du angeboten, was ich also sehr komisch fand. Ich war also im Grunde genommen von der ganzen Situation und von mir selber auch überrumpelt. So. War das bei denen in der Wohnung? Ja. Die hat dich nicht rausgeschmissen? Nein, mein Mann hat schon viele Geliebte gehabt, die hat er allesamt mit nach Hause gebracht. Jetzt war aber 10 Jahre sein zu Hause. Das ist ja heftig. Jetzt höre ich dich gerade gar nicht gut. Geh mal ein bisschen zum Fenster. Ah, das ist ja ärgerlich. Geht's besser? Ja, gerade geht's wieder besser. Das ist mir so peinlich, aber ich habe kein anderes Telefon im Augenblick. Ja, wenn du vielleicht da jetzt stehen bleibst, wo du jetzt stehst, da geht's ganz gut. So, dreieinhalb Jahre. Bist du denn mit diesem Mann im Moment noch zusammen? Ja, bin ich. Und du bist immer noch nur die Geliebte? Natürlich. Und er erzählt mir also permanent, ich sei seine große Liebe. Gut, das machen viele Fremdgänger. Ich habe mich da auch so ein bisschen belesen. Ne? Also viele fremdgehende Ehemänner, die müssen ja irgendwie ein paar Brosamen ausstreuen, ein paar Lockmittel. Warst du nochmal bei der Ehefrau mit? Ja. Ja? Wie oft? 3-4 Mal vielleicht. Und dann habe ich mich abgegrenzt. Ich wollte gerade fragen, warum tust du? Ja, ich weiß nicht, warum ich mir das angetan habe. Ich weiß es nicht. Auch für dich eine ganz unangenehme Situation, da zu sitzen bei denen zu Hause im Wohnzimmer und ich bin die Geliebte. Ich finde, das ist eine Demütigung beider Frauen und ich finde es auch schlimm, dass ich das hab mit mir machen lassen. Ja, finde ich auch. Ja, und dann habe ich mich aber abgegrenzt und habe gesagt, das kommt nicht mehr vor. Mhm. Und er versucht es aber immer wieder. Das heißt, er will dich immer wieder mit nach Hause ziehen? Ja, am liebsten wäre es ihm, wenn ich da mit ihm übernachtete. Was ist denn das für ein Kerl? Was ist denn das? Ja, was ist denn da los? Und warum macht diese Ehefrau das mit? Das weiß ich nicht. Ich habe alle möglichen Spekulationen angestellt, alle Hypothesen aufgestellt. Ist das vielleicht so eine Art Voyeurismus von der Frau? Ist die von ihm in irgendeiner Weise abhängig, emotional oder finanziell? Ja. Ich habe es nicht herausbekommen. Dann habe ich gedacht, die ist ja älter als er. Vielleicht ist das so ein Mutterersatz und er stellt sie seiner Mutter vor. Er hatte nämlich eine Mutter gehabt. So viel hat er mir erzählt, die sehr dominant war. Und er ist eigentlich immer so ein Muttersöhnchen gewesen und von zu Hause sehr jung direkt mit dieser Ehefrau zusammengekommen, also geheiratet. Mhm. Ne? Ja, also. Aber die Frage stellt sich ja gar nicht, warum die Frau das mitmacht, sondern die Frage stellt sich mir jetzt, warum du das alles mitmachst. Ja, das nicht nur das Dahingehen, sondern diese ganze Affäre. Du liebst diesen Mann sehr. Das weiß ich nicht. Ich sage ja immer nein, aber ich fürchte, dass das nicht ganz stimmt. Oder ist da auch eine emotionale Abhängigkeit entstanden? Vielleicht. Sexuelle jedenfalls nicht. Also auch am Anfang fand ich sexuell sehr, sehr reizvoll. Schön. Ja. Reizvoll und ich habe ja auch lange, ich bin Witwe, war lange, habe ich also gedarbt sozusagen, ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber naja, die Wahrheit und ich. Ist ja die Wahrheit, ist okay, ist ja nicht schlimm. Ja, und da war ich wohl ein bisschen ausgehungert. Mhm. Aber das und ist er war mir auch sympathisch körperlich, aber es geht eben, was ich auch noch sagen wollte, worunter ich jetzt aktuell auch wieder so leide und immer, dass er eigentlich, auch wenn wir uns treffen, eigentlich immer entweder von seiner Frau oder von seiner Stieftochter erzählt. Heute Abend zum Beispiel hat er mich angerufen, das wollte ich, auch ich wollte mit ihm was besprechen. Ja. Da war das Thema eigentlich immer nur die Tochter. Ich habe ihm so oft gesagt, ich will das nicht mehr, aber das macht er trotzdem. Er setzt sich da vollständig über mich hinweg. Wie oft seht ihr euch in der Woche? Das ist in unregelmäßigen Abständen, weil wir in unterschiedlichen Städten wohnen. Weit auseinander? Ja, so gut 100 Kilometer. Ach so. Mhm. Mhm. Und das kann schon mal jede Woche sein, das kann aber auch alle 2-3 Wochen sein. Ich habe da auch ein Wörtchen mitzureden. Es ist also nicht so, dass er jetzt wie auf einmal so wie Deus Ex Machina auftaucht und ich dann, ja, es war, ne? Und ich dann bereit sein muss. Nee, so ist das nicht. Aber ich höre aus all dem, was du sagst, dass du unglücklich bist. Ich bin sehr unglücklich. Sehr unglücklich. Ich habe Depressionen gekriegt. Was wäre das Schönste für dich? Boah, wenn mein Mann wieder käme. Mein verstorbener Mann. Das wäre die Erfüllung. Aber das geht ja nicht. Das ist ein törichter Ausspruch, wo ich mich das jetzt so sagen höre. Aber. Ja gut, aber es ist die Wahrheit. Ich habe dich ja gefragt und es war eine spontane Antwort. Ja, das möchte ich. Eine spontane, ehrliche Antwort. Es war nicht die Antwort, dass er sich von seiner Frau trennt, der jetzige Freund, und mit dir zusammenkommt. Das war nicht die Antwort. Auch das kann ich auch sagen, wenn du das hören möchtest. Oder wenn... warum ist es so? Weil mein Verstand mir sagt, wenn er denn wirklich frei wäre oder würde, wir dann wahrscheinlich auch nicht glücklich würden, weil wir keine gemeinsamen Interessen haben. Und er vielleicht dann eine andere Geliebte hätte, die er vorstellt. Das habe ich auch. Ja, das könnte auch sein. Das befürchte ich auch, weil es ist so, wenn wir zusammen auf der Straße gehen oder irgendwo in einer im Restaurant sitzen oder im Café, dann guckt er sehr hemmungslos, aber auch jede Frau an. Mit einem derartig wachen, direkten Interesse, das mir das Herz zerreißt. Wie alt ist denn der Knabe? 72. 72? Und immer noch so aktiv in Sachen Frauen? Die Frau ist über 80. Luise. Ich weiß auch nicht, was ich da... Luise, ich habe das Gefühl, was du mir jetzt gerade gesagt hast, dass das eine ganz, ganz... eigentlich eine ganz unerquickliche, um nicht zu sagen fast krankhafte Verbindung ist. Ja, ich möchte wissen, dass du da raus musst. Ja? Ich möchte gerne wissen, warum macht der das? Da zerbreche ich mir das Hirn drüber. Nee. Welche Motivation hat der? Ich glaube, das ist letztendlich egal, was mit dem los ist, sondern es zählt nur, was du willst und was für dich gut ist. Und ich habe jetzt gehört, aus all dem, was du gesagt hast, dass dieser Typ dir nicht gut tut. Aber ist es denn nicht wichtig zu erfahren, warum der andere das macht? Ja, vielleicht. Aber letztendlich ist es auch scheißegal, sage ich mal so. Letztendlich geht es um dich und dass es dir wieder besser geht, dass du auf die Füße kommst und eben keine depressive Erkrankung hast. Mir ging es vorher, bevor ich ihn kennenlernte, schon nicht besonders gut, weil ich verschiedene andere bedrückende Sorgen habe, die auch sehr schwierig zu bewältigen sind. Das kann jetzt nicht das Thema sein, aber ausgerichtet in eine ohnehin schon angespannte Situation kommt dann noch solche Beziehungen. Ich habe manchmal das Gefühl, der hat in mir dieses verwundete, angeschlagene Reh gesehen, was er dann reißen konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch sehr, sehr gut bedient wärst mit einer Psychotherapie. Ich finde ja niemanden. Ich habe mich jetzt aufgerafft nach langem, langem Überlegen, habe mir so eine Liste genommen, habe verschiedene Leute abtelefoniert. Bei einer war ich, dann habe ich zwei Verabredungen getroffen mit Therapeuten. Die eine ist gar nicht erst gekommen, also die hat überhaupt nicht die Tür aufgemacht. Ich war entsetzt. Und der andere hat gesagt, ich hätte, was ich ihm so in dieser, da war ich zum Gespräch und was ich dem erzählt habe, sagte, das ist ja so massiv und dann in ihrem Alter, das können wir gar nicht mehr aufarbeiten. Na, das ist völliger Quatsch. Was ist denn das für ein... Psychoanalytiker. Ach du lieber Himmel, was ist das denn? Was ist denn das für eine Flasche gewesen, sage ich jetzt mal. Da habe ich zu ihm gesagt, soll ich jetzt zu meinem Tode hindümpeln? Ja, ich meine, es lohnt sich nicht mehr, weil ich schon so alt bin. Luise, wir werden dich jetzt zurückrufen, nämlich von einer sehr fachkundigen Psychologin wirst du angerufen. Das ist aber nett. Und diesbezüglich beraten. Ich glaube, dass das Endziel von all den Aktionen sein muss und möglichst bald, dass du aus dieser Verbindung rauskommst. Darf ich noch was fragen? Bitte? Darf ich noch was sagen? Sehr gerne, ja. Es gibt ja also viele Männer, die sich einiges einfallen lassen, um Verhältnisse zu haben, ne? Ja. Hast du schon mal sowas vernommen in dieser Art? Ja, in allen Varianten, in den verrücktesten, absurdesten und schrägsten. Doch. Ja, natürlich, ja. Wir rufen dich jetzt gleich an, Luise. Vielen herzlichen Dank. Alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Danke schön. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gunnel Blendin. Morgen heißt unser Thema Gänsehaut. Und ich frage euch, was hat bei euch die größte Gänsehaut bisher ausgelöst in eurem Leben? Vielleicht ein Spuk, eine große Angst, eine neue sexuelle Erfahrung oder ein spektakulär freudiges Ereignis. Und ganz zum Schluss vielleicht noch eine Post. Nee, die verwarmen wir uns für morgen auf. Das ist jetzt zu kurz. Also morgen Gänsehaut. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder uns mailen, domian@wdr.de. Jeder von uns hatte doch schon mal Gänsehaut. Und das sind meistens sehr, sehr gravierende Erlebnisse gewesen. Schöne oder auch weniger schöne, traurige oder auch ganz aufregende. Was war bisher eure größte Gänsehaut? Morgen, das ist unser Thema morgen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Wir sind um 1 hier, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin, ciao.